WDR 5. Neugier genügt. Das kambodschanische Neujahrsfest feiert Beate Mam genauso gerne wie das deutsche Weihnachten. Ich bin zwar Deutsche, aber eben doch irgendwo ein Teil der kambodschanischen Community in Berlin. Drei buddhistische Mönche sind in das Kreuzberger Gemeindezentrum gekommen, um die Anwesenden zu segnen. Der Raum ist mit Blumen geschmückt, es riecht nach Räucherstäbchen. Viele Frauen tragen bunte Trachten, sogenannte Sampots, feingewebte Wickelröcke mit bestickten Oberteilen. Sie haben Gerichte aus ihrer Heimat für die Mönche mitgebracht. Katjö, die traditionelle Reisnudelsuppe, in Bambustöpfen gedämpften Fisch mit Kokosmilch, Rindfleisch mit Ingwer und süßen Klebereis in Bananenblättern. Ein kleines bisschen Kambodscha, mitten in Berlin. 1984 wurde unser Verein gegründet, die Studiengemeinschaft Kambodschanische Kultur, von Exil-Kambodschanern, die zum Studium in der DDR waren und dann nicht zurück konnten, wegen des Krieges und um eben auch so ein Stückchen Heimat in Deutschland zu haben und Traditionen aufrecht zu erhalten. Diesmal ist Beate Mam allein zu der Feier gekommen. Ihr Mann ist für 3 Monate in Kambodscha. Seit gut 10 Jahren schult Boonsong Mam dort Röntgenassistenten. In diesem Jahr ist er aus eigenem Antrieb da und hauptsächlich ehrenamtlich und gibt dann auch Kurse, wenn neue Geräte gekauft werden von den Krankenhäusern, dann macht er halt die Einführung und die Anleitung, dass die Leute damit umgehen können. Das ist einfach seine Welt und er ist halt der Experte in Kambodscha und da muss man halt ein bisschen als Ehefrau dann doch mitziehen, wenn es auch manchmal nicht so sehr erfreut, wenn es so sehr lange ist. Mehrmals im Jahr bereist Boonsong Mam für seine Schulungen die Provinzen Kambodschas. In Sihanoukville, einer Hafenstadt im Süden, hat er im örtlichen Krankenhaus eine Fortbildung durchgeführt. Wir haben im Land nicht genug Radiologe. Und wenn, dann bleiben die nur in Phnom Penh, in der Großstadt wie Siem Reap, wie Kampong Cham und so. Aber anderen kleinen Provinzen oder ein bisschen weiter weg, die kommen keine richtigen Radiologen, sind nur kleine Röntgenarzt, die nur ein bisschen Erfahrung haben oder Ahnung haben von den Aufnahmen hier. Und die akzeptiert mich. Und ich soll sogar noch lange bleiben und landesweit weitermachen. Aber ich kann das nicht, weil ich fahre auf meinen eigenen Kosten. Stets plant Boonsong Mam auch Zeit ein für Besuche bei Freunden. Eine Bekannte, der kürzlich Nierensteine entfernt wurden, zeigt ihm ihre Röntgenaufnahmen, um sie sich von ihm erklären zu lassen. Das ist der Kontroll vor 2 Wochen. Das sind die Nierensteine rechts und links. Und jetzt nach der Operation. Und jetzt nach der Operation von der rechten Stein hier bleibt nur noch die linke Seite. Vor 45 Jahren kam Boonsong Mam aus Kambodscha mit großen Plänen in die DDR. Er wollte im sozialistischen Bruderstaat sein Kapitänspatent machen. Das war für uns eine schöne Zeit und wir sind doch als Gast empfangen worden. Wir haben die Möglichkeit nach West-Berlin, wir können mit unseren Schiffen im Ausland noch fahren, dann gehören wir zu den, sagen wir, privilegierten Studenten. So. Auch wenn sie nicht privilegiert war, genoss Beate Arnold ihr Leben als Ökonomiestudentin in Rostock, das viel weltoffener war als ihre Heimatstadt Glauchau in Sachsen. Meine Freundin und ich waren Eis essen und dann hatten sich 2 Kambodschaner zu uns gesetzt und hat man ein bisschen sich unterhalten und wir waren schon ein bisschen neugierig und wurden dann eingeladen zum Essen. Die Kambodschaner haben da meistens selbst gekocht, weil das Essen doch nicht so schmeckte in dem Seemannshotel. Und es wurde viel gefeiert. Sie hatten tolle Schallplatten und Boonsong und ich, wir haben uns verliebt irgendwann. Ich wusste schon ein bisschen was über Kambodscha, weil mich schon immer fremde Länder interessiert hatten. Und ich wusste auch, wo Kambodscha liegt, was nicht alle immer wussten oder wissen, auch heutzutage. Ich hatte, bevor ich Song kennenlernte, ein ganz altes Buch über Kambodscha gelesen. War nur ein ganz dünnes Büchlein über Tradition, Angkor Wat. Das sind so Zufälle. Vielleicht, man kann es auch sagen, Schicksal vielleicht. Nach Beendigung seiner Ausbildung sollte Boon Song Mam die DDR wieder verlassen. Doch weil aus Kambodscha Nachrichten über Bürgerkrieg und blutige Unruhen durchsickerten, wollte er lieber in der DDR bleiben und Beate heiraten. Aber die Behörden erklärten ihm, sein Aufenthalt sei beendet. Boon Song reiste nach Frankreich aus. Da er ein Mehrfachvisum besaß, kam er jedoch bald wieder zu Beate zurück. Nach fast 3 Wochen in Frankreich bin ich in der DDR zurückgefahren und lebe ich als, sagen wir, illegal bei ihr mit in Ost-Berlin. Aber es ist niemandem so richtig aufgefallen. Ich verstecke so in ihrer Wohnung. Ich gehe ab und zu nur einkaufen. Ich gehe ganz selten raus, weil ich wusste, dass ich illegal wieder in die DDR reingekommen bin. Die Behörde, die haben schon gemerkt, dass ich dort lebe, aber sie fragen mich auch nicht genau. Wir haben eigentlich ganz normal da schon gelebt. Und haben einfach gedacht, naja, also das Visum ist ja noch gültig und nun muss er mal gucken, ob er eine Arbeit findet. Und dann haben wir uns erkundigt, ob er bei der Weißen Flotte arbeiten kann oder irgendwas anderes zu finden. Und dadurch, dass man sich überall erkundigt hat und wir dann eben auch heiraten wollten, dann sind die Behörden erstmal stutzig geworden und haben gesagt, ja, aber holla, sie dürften ja eigentlich gar nicht mehr hier sein. Die DDR-Behörden schoben Boon Song Mam nach West-Berlin ab, wo er bei einem indonesischen Bekannten unterkam. In ein kleines Zimmer, 16 Quadratmeter zu 10, also 9 Indonesier und ich als einzige Kambodschaner zusammengepfercht. Die Indonesier leben auch fast wie ich, manche sind Studenten, manche arbeiten nackt, manche arbeiten Tag und wir schlafen so wie schichtweise. Ja. Das ist mein Anfangsleben in West-Berlin. In Kambodscha ermordete der Diktator Pol Pot in 4 Jahren ein Drittel seines Volkes. Am 17. April 1975 hatten die Roten Khmer Phnom Penh eingenommen und seine Bewohner, wie die aller anderen Städte auch, gezwungen aufs Land zu ziehen. Dort wurden zuerst die Beamten des alten Regimes und dann fast alle buddhistischen Mönche und Akademiker umgebracht. Die Roten Khmer wollten ein Volk von einfachen Bauern schaffen, in dem alle Menschen gleich sein sollten. Schon wer eine Brille trug, galt als Intellektueller und damit als Volksfeind. Er musste damit rechnen, in einem Straflager gefoltert oder auf den sogenannten Killing Fields erschlagen zu werden. Nur ganz selten gelangten Berichte von Überlebenden nach draußen. Jahrelang hörte Boon Song Mam nichts von seinen Angehörigen. In West-Berlin beantragte Boon Song Mam Asyl und fuhr mit seinem neuen Fremdenpass fast täglich über die Grenze zu Beate, die inzwischen schwanger war. Ich fahre wie ein Botschafter oder ein Geschäftsmann von der Ost-Berlin nach West-Berlin, abends zurück, früh rein, raus, jeden Tag. Fast 2 Jahre lang. Sie kennen mich alle. Alle Grenzpolizisten da. Ob Kochstraße, Friedrichstraße, Invalidenstraße, sie kennen mich alle. Und mein Stempel kann man nicht mehr zählen. 0 Uhr muss man raus. Und ich bin 23 Uhr mit ihr, mit der S-Bahn, bis für die Straße. Wir trennen uns kurz nach 23 Uhr und 0 Uhr 30, 0 Uhr 20 sehen wir uns wieder. Und dann bleibe ich wieder so. Und dann war es wirklich so, dass er morgens zur Arbeit nach West-Berlin gefahren ist, über die Grenze mit seinem Mittagessen und abends zurück, wie jeder Arbeitnehmer, eben zurück zu mir, zu unserer Wohnung. Wir wollen nur zusammenleben. 1978 kam ihre Tochter Danielle in Ost-Berlin zur Welt. Im selben Jahr erhielt Boon Song Mam als erster Kambodschaner die deutsche Staatsbürgerschaft und stellte einen Antrag auf Familienzusammenführung. Der wurde ein Jahr später bewilligt. 1981 wurde Nicolas Mam geboren. Bunsong absolvierte eine Umschulung vom Nautiker zum Röntgenassistenten. Die Moms lebten für einige Jahre wie eine ganz normale Familie in West-Berlin, bis sie 1990 ein schwerer Schicksalsschlag traf. Das war eigentlich das Schlimmste, was wir überhaupt erleben mussten. Unsere Tochter hatte einen Hirntumor und ist daran gestorben, mit 14 Jahren. Und das überwindet man nie ganz. Man kann nur versuchen, damit zu leben, das zu lernen, dass man damit leben kann. Aber die Trauer bleibt eben immer. ...1990 flog Bunsong Mam zum ersten Mal nach 20 Jahren wieder nach Kambodscha, um herauszufinden, ob jemand aus seiner Familie überlebt hatte. Eine ältere Schwester in Kambodscha und zwei jüngere Schwestern nach der Pol Pot-Zeit. Sie leben jetzt in Amerika. Ja. In Phnom Penh in Kambodscha habe ich noch Schwägerin und viele Nichten und Neffen. Ich war 1993 das erste Mal in Kambodscha mit und das war ein ganz merkwürdiges Gefühl, weil eigentlich kannte ich niemanden von der Verwandtschaft. Zu Hause ist vielleicht nicht das richtige Wort. Mein Zuhause ist schon hier, aber als wäre ich schon da gewesen, als komme ich wieder und ich war sofort ganz verbunden mit der Familie und eben auch mit dem Land. Obwohl es ja im Grunde genommen Kulturschock war. Ich war vorher noch nie in Asien und das zu erleben, wie Asien ist und dann noch so ein armes, gebeuteltes Land. Aber dieses Gefühl, jetzt bin ich angekommen. Ein etwa 7-jähriges Mädchen in weißer Bluse und blauem Faltenrock steht vor einer Tafel, auf der das Alphabet in Khmer aufgemalt ist. Sie tippt mit einem Bambusstock auf einzelne Buchstaben, die ihre Mitschüler mit Begeisterung vorlesen. Unsere Grundschule in dem Dorf Otres, 10 Kilometer von Sihanoukville entfernt, haben wir gegründet, 1994. Da war ein kleines Dorf oder mehrere kleine Dörfer und die Kinder hatten überhaupt gar keine Möglichkeit, zur Schule zu gehen, weil es keine richtige Straße auch in die Stadt, also nach Sihanoukville gab. Und haben gesagt, das ist genau unser Ding, da fangen wir an. Der Unterricht ist kostenlos. In Kambodscha eher die Ausnahme, denn die Lehrer werden so schlecht bezahlt, dass sie von den Eltern zusätzliches Schulgeld verlangen, um selber überleben zu können. Wir haben die Schule hier unterstützt einmal pro Jahr für Schreib- und Lernmaterial, einmal im Jahr für eine Sportkleidung und alles drum und dran. Wie Unterstützung der Lehrer pro Monat $10 als, sagen wir, Motivation unter einer Bedingung, sie dürfen kein Geld von den Kindern nehmen. Und ohne unsere Unterstützung werden die Kinder hier, sagen wir, nicht mehr kommen, weil sie kein Geld haben für diese Schule. Nur mit einer Grundschulausbildung kommt man aber auch in Kambodscha nicht weit. Daher wünschen sich Eltern für ihre Kinder, wenigstens für die Jungen, eine weiterführende Schule. Die aber gibt es in dem Dorf Otres nicht. Um auf eine Mittelschule oder Oberschule zu gehen, müssen sie in die Stadt. Da sind halt 10 Kilometer Weg. Und die ersten Jungs, die halt fähig waren, auch da weiterzulernen, sind dann gelaufen. Die sind morgens die fast 10 Kilometer zur Schule gelaufen, mittags zurück zum Essen zu Hause, weil sie halt auch nichts mitkriegen konnten. Diese Dörfer da, Otres und die anderen kleinen Dörfer, sind eben hauptsächlich ganz bitterarme Leute. Und dann sind sie nachmittags wieder in die Schule gegangen und abends wieder zurück und dann haben wir die ersten Fahrräder gekauft, aber die hielten auch nicht lange, weil es eben keine wirklich befestigten Wege da gab. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, ein kleines Wohnheim zu bauen. In Berlin sind Beate und Bunsong Mam häufig im Angkor Wat, einem kleinen kambodschanischen Restaurant im Tiergarten, um sich mit Freunden zu treffen oder mit Mitgliedern ihres Vereins, die Spenden mitbringen. Geld für Reis, Schulmaterialien, Spielzeug, Kleidung oder gebrauchte Brillen. Momentan gibt es 35 Patenschaften für Kinder aus armen Familien. Und jetzt gibt es noch eine Neuheit in Sihanoukville, aber circa 25 Kilometer weiter in einem Fischerdorf. Sie träumen von so auch ein Internat, aber nur für Mädchen. Dann haben wir ihren Antrag, auch eine Oberschule. Und die Mädchen, die kommen auch von weiter weg, von der Insel und so, aber sie haben nicht die Möglichkeit, richtig zur Schule zu gehen, weil manche wohnen sehr weiter weg. Also wir werden in ein, zwei Monaten noch ein Internat bauen und ich nachher vielleicht ein bisschen auch zu tun. Das heißt, in 4-5 Monaten vielleicht noch einmal hin, um zu gucken. Naja, es ist schon schwierig, weil ich arbeite halt noch. Ich bin zwar auch Rentnerin, aber ich arbeite auch noch 4 Wochen oder 5 Wochen. Das ist immer schön, da zu sein, aber sehr viel länger möchte ich eigentlich dann auch nicht da sein. Ich spreche die Sprache nicht, das ist schon mal schwierig. Und wenn es sehr heiß ist, dann vertrage ich das dann auch nicht so gut. Aber ich fliege jedes Jahr sehr gerne wieder hin, aber eben, ich kann nicht so lange dann da bleiben, weil ja, wir haben hier halt auch Verpflichtungen und man hat ja seinen Lebensmittelpunkt hier in Deutschland. Das ist interessant, was hier steht. An einem weiteren Verbleib von Mom in der DDR besteht weder ein staatliches noch gesellschaftliches Interesse. Es wird vorgeschlagen, das Ersuchen abzulehnen. Jahrelang haben Beate und Bunzong Mom gezögert, ihre Stasi-Akten einzusehen, obwohl ihnen immer klar war, dass sie bespitzelt wurden. Dann haben sie doch einen Antrag gestellt. Glücklicherweise erlebten sie keine bösen Überraschungen. Dafür fanden sich alle verloren geglaubten Liebesbriefe wieder ein. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern an den Brief so richtig, dass wir auf den auch gewartet haben und den vermisst haben. Ach, guck mal, als letzter Satz steht, hoffentlich kommt der Brief schnell an. Ja, naja, das ab ist, 20 Jahrchen schnell. Ja, ja, das... Bunzong und Beate Mom haben ihr gemeinsames Glück erstritten. Jetzt wollen sie es teilen mit anderen, die ebenfalls hart kämpfen müssen. Glück ist halt auch, wenn alles gut läuft oder wenn wir in unserem Garten sitzen und die Natur genießen. Oder Glück ist, wenn wir unseren kambodschanischen Kindern eine Freude bereiten können oder ein Kind einen Abschluss geschafft hat. Ich habe große Glück. Ich habe jetzt 2 Heimat. Ich habe so vorgestellt, dass ich jedes Jahr, also 9 oder 10 Monate in Berlin zu bleiben, aber 2 oder 3 Monate in Kambodscha. Und ich habe groß Glück mit meiner Frau. Wenn sie mitspielt, dann bin ich schon der glücklichste Mensch hier, ja, der Welt, so sagen wir es. Ja. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.